Aus Anlass des 63. Jahrestages des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg wurde das nationale Turnier der Taekwondo-Meister um den Preis Chunsung eröffnet. An der Eröffnungsfeier, die am 15. Juli in der Stadt Hesan, Bezirk Ryanggang stattfand, nahmen die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Sportler, die Jugendlichen und Studenten teil. Nach der Eröffnungsfeier gab es einen Musterauftritt der Taekwondo-Kämpfer. Bei diesem Turnier finden die Wettkämpfe in Taekwondo und Go-Spiel statt.